verliebt war, so richtig verliebt war, er hat in den Himmel gesehen. Wer einmal dabei war, wie's Frühling und Mai war, kann alles im Leben verstehen. Ein Mund, der nie geküsst, weiß niemals Bescheid, kennt weder Freude noch Leid. Wer einmal verliebt war, so richtig verliebt war, denkt stets an die herrliche Zeit. Freude noch Leid.